Das sind diejenigen, gegen die das Wort unvermeidlich fällig geworden war, unter anderen Gemeinschaften von den Ginn und den Menschen, die bereits vor ihnen dahingegangen sind. Gewiss, sie sind ja Verlierer.